Es geht weiter. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Ja, danke, Jesus, dass du uns so wunderbar lehrst durch deinen Heiligen Geist jetzt in der ersten Stunde, Herr. Und danke, Herr, dass du uns jetzt lehrst in der zweiten Stunde, Herr, dass wir einfach immer tiefer verstehen, was die Stunde geschlagen hat, Herr, dass wir immer tiefer eintauchen in die Offenbarung der Lehre von den letzten Dingen, der Eschatologie. Halleluja. Danke, Vater, heute Abend für Teil 10. Preist den Herrn, Teil 10 der Eschatologie. Wir sind jetzt fast am Ende dieses Themas. Wenn du in die Glory Life Schule eingestiegen bist, während dieses Thema lief, dann empfehle ich dir unbedingt, die vorigen Stunden zu hören. Manche Fragen erübrigen sich dann von selber, weil ich auf manche Sachen schon eingegangen bin in vorigen Stunden. Auch wenn du schon in der Glory Life Schule dabei warst bei diesem Thema Eschatologie, als es gestartet ist, empfehle ich dir trotzdem einfach auch nochmal das Komplette durchzuhören. Vielleicht machen wir irgendwann mal auch ein komplettes Album einfach zum Thema Eschatologie. Aber in jedem Fall, glaube ich, ist es gut, wenn du einfach nochmal dir den Überblick auch verschaffst. Ich werde jetzt heute Abend, als erstes werde ich nochmal auf ein paar Fragen eingehen und dann werde ich noch ein paar wichtige Punkte euch sagen. Da werden wir aber dann gleich automatisch einfach aus den Fragen heraus dann direkt reinkommen. Also, erste spannende Frage, auf die ich eingehen möchte zum Anfang, vom Dieter. Er schreibt, es gibt ja etliche literarische Aufarbeitungen auch von Hollywood zu dem Thema Left Behind, also zurückgelassen, Entrückung der anschließenden 7-Jahres-Periode. Die Frage wäre, ob es neben dem Status errettet bzw. unerrettet noch irgendeine Grauzone gibt. Oder anders ausgedrückt, wenn jemand formal sein Leben Jesus gegeben hat und dann sein Leben so weiterlebt, wie es ihm passt. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also mit anderen Worten, was ist dann? Also ganz klar, am Ende beim Gericht gibt es keine Grauzone. Entweder Buch des Lebens oder nicht Buch des Lebens. Entweder errettet oder nicht errettet. Es gibt am Ende keine Grauzone. Nirgendwo in der Bibel gibt es eine Grauzone. Manche Leute, gerade humanistisch geprägte Leute in der Welt, regen sich manchmal auf, dass die Christen so viel schwarz-weiß sehen. Die Sache ist die Bibel ist absolut schwarz-weiß an diesem Punkt. Es gibt am Ende keine Grauzone. Was sehr gut sein kann, wenn ich zum Beispiel die Bibelstelle, da hat auch jemand danach gefragt, wer sind die 10 Jungfrauen im Gleichnis von den Jungfrauen? Ihr kennt ja das, Matthäus 25, das Gleichnis von den Jungfrauen. Die einen 5 hatten genügend Öl in der Lampe und die anderen 5 hatten nicht genügend Öl in der Lampe, sodass in dem Moment, als der Bräutigam kam, sie nicht bereit waren, dem Bräutigam zu begegnen. Und die Frage war natürlich, wer sind diese 5 Jungfrauen, die nicht bereit waren, weil sie nicht genügend Öl in der Lampe haben? Und die Antwort ist ganz klar, es handelt sich ganz offensichtlich gemäß dem Gleichnis um Leute, die zu Jesus gehören. Das heißt, es handelt sich nicht um Fremde, es handelt sich nicht um vollkommen Ungläubige, sondern es handelt sich offensichtlich schon um Leute, die irgendwo Christen sind und irgendwo sich zu Jesus gehörig fühlen. Aber offensichtlich ist ihre Lampe nicht voll genug mit dem Öl des Geistes, sodass sie im entscheidenden Moment nicht wirklich bereit sind für den Bräutigam. Das könnte sich durchaus, also würde ich jetzt so auslegen, auf den Moment der Entrückung der Brautgemeinde Jesu beziehen. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, das sagen wir immer wieder, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er nicht zu einer Braut voller Flecken und Runzeln kommen, zu irgendeiner Braut, die nicht bereit ist für ihn, sondern er wird zu der Braut kommen, die bereit ist für ihn. Und die anderen, ja, so wie es so schön heißt in dem Film, ja, dem Filmtitel Left Behind, ja, die anderen werden zurückgelassen, ja. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass es an diesem Punkt durchaus eine Grauzone geben kann, dahingehend, dass eben bei der Entrückung die einen, die eben wirklich auf Jesus zugegangen sind, die in der Herrlichkeit Gottes gegangen sind, in diesem permanenten Suchen, wie der Andreas gesagt hat, in diesem permanenten Ausstrecken und Nehmen und Leben mit Gott und erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, gelebt haben, werden definitiv bums weg sein und andere werden zurückgelassen werden, was aber nicht unbedingt heißt, dass sie verloren gehen, sondern es heißt eben einfach, sie werden dann tatsächlich durch diese 7-jährige Trübsalzeit durch müssen. Also sag mal zu deinem Nachbarn, das willst du sicher nicht. Ja. Das heißt, sie haben dann sicherlich noch eine Chance, auch wieder heiß zu werden. Und viele von Ihnen sicherlich werden auch in der Trübsalzeit heiß werden und sich wieder neu besinnen. Aber die Warnungen von Jesus sind schon ganz klar. Seid nüchtern, wacht, seid bereit. Ihr wisst nicht, wann der Tag kommt. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb und so weiter. Ich glaube, dass es an dem Punkt schon etwas wirklich darauf ankommt, auch dass wir tatsächlich nicht nur eben, wie es in der Frage ja hieß, nicht nur einmal unser Leben Jesus gegeben haben und dann denken wir, okay, jetzt haben wir den Freifahrtschein und wir sind bei der Entrückung dabei. Das ist ein gefährliches Spiel, sage ich mal. Ja? Auch übrigens im Hinblick auf das Endgericht natürlich auch, weil wir haben das letzte Mal diese beiden Gerichte uns angeschaut, die es gibt. Das eine ist das Gericht für die Welt und das andere ist das Gericht für die Gemeinde. Paulus sagt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi und somit gibt es ja auch für uns als Christen, die wir Jesus bekennen, immer auch noch etwas zu gewinnen und zu verlieren. Selbst wenn an dem Punkt es klar ist, dass alle, die vor dem Richterstuhl Christi stehen, also nicht vor dem großen weißen Thron, sondern vor dem Richterstuhl Christi stehen, dass sie am Ende errettet werden, aber eben manche nur wie durchs Feuer hindurch. Ja? Das heißt, definitiv ist es so, dass wenn du die Eschatologie, sage ich mal, richtig lehrst und richtig verstehst, wird sie immer im Ergebnis dazu führen, dass du heißer wirst für Jesus, dass du entschiedener wirst, dass du klarer wirst, dass dir mehr bewusst wird, hey, es kommt darauf an. Es ist nicht einfach nur so, dass wir hier irgendwie so vor uns hin wursteln und dann irgendwann Halleluja, dann kommt die Entrückung und dann sind wir sowieso weg und dann alles, was dann kommt, interessiert uns eh nicht mehr. Das wäre ein gefährliches Spiel. Ja, es gibt ja unterschiedliche Ansichten, das habe ich auch öfters wieder immer mal wieder erwähnt. Es gibt ja unterschiedliche Ansichten generell über das Thema Eschatologie. Das hast du vielleicht schon gemerkt. Du kannst da verschiedene Lehrgebäude im Internet natürlich finden und wenn du die alle studierst, dann bist du am Ende vollkommen verwirrt. Und irgendwann musst du dich für ein Lehrgebäude entscheiden. Das, was ich euch jetzt die letzten Wochen gelehrt habe, dieses, ich sag mal, Lehrgebäude, das also, ich fasse nochmal zusammen in den wesentlichen Punkten des Erstens, davon ausgeht, dass wir jetzt, nämlich seit der Ausgießung des Heiligen Geistes, in der Endzeit leben, dass diese Endzeit zum Ende hin immer mehr davon geprägt sein wird, dass die Herrlichkeit Gottes über der Gemeinde zunimmt, während gleichzeitig die Welt, die Finsternis in der Welt zunimmt. Ja, das ist der erste Eckpfeiler dessen, was wir gelehrt haben. Wir leben bereits in dieser Endzeit und natürlich leben wir jetzt mehr am Ende der Endzeit als die erste Generation von Christen. Das ist auch klar. Und wenn wir uns die Zeichen der Zeit anschauen, dann sehen wir tatsächlich, es geht auf das Ende zu. Aber wir leben noch nicht eben zum Beispiel in der Zeit der großen Trübsal. Ja. Sondern das ist ein anderes Zeitalter, das aber manchmal versucht, der Teufel versucht es natürlich, dieses Zeitalter der großen Trübsal in unser jetziges Zeitalter hineinstrahlen zu lassen. Das heißt, natürlich möchte der Teufel den Christen so viel Bedrängnis machen wie irgend möglich. Ja? Gleichzeitig aber sind wir von Gott bestimmt, in dieser Zeit so viel Herrlichkeit wie irgend möglich zu erleben. Amen. Und das ist unser Fokus, weil nämlich genauso wie der Teufel versucht, die große Trübsalzeit in unsere jetzige Zeit möglichst hereinzuholen oder hineinstrahlen zu lassen, genauso ist es unsere Bestimmung und Aufgabe und der Plan des Heiligen Geistes, so viel wie möglich vom tausendjährigen Reich und vom himmlischen Jerusalem in diese Zeit hineinstrahlen zu lassen. Amen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, so viel wie möglich von der Herrschaft der Christen, von der Herrschaft der Herrlichkeit Gottes, von der Herrschaft, die die Christen endgültig im tausendjährigen Reich haben werden, im tausendjährigen Reich noch nicht endgültig, sondern dafür 1000 Jahre, aber endgültig dann im himmlischen Jerusalem haben werden, in dieses Zeitalter hineinzuholen. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Nach dieser Zeit, so habe ich gelehrt, nach dieser Zeit kommt die Entrückung der bereiten Brautgemeinde. Da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, was da vielleicht sein kann, dass vielleicht manche gibt, die formal Christen sind, die bei der Entrückung am Ende vielleicht nicht dabei sind. Aber es wird diese Entrückung kommen, definitiv. Und dann kommen die 7 Jahre Trübsal. Eingeteilt in 2 Hälften, erste Hälfte, zweite Hälfte, haben wir uns angeschaut, unterschiedliche Schwerpunkte in den beiden Hälften der Trübsal. Aber eben zuerst die Entrückung, dann die Trübsal und im Anschluss daran das tausendjährige Reich, beziehungsweise zuerst die Wiederkunft Jesu, dann das tausendjährige Reich, dann der letzte Aufstand des Teufels und dann schlussendlich die endgültige Vernichtung des Teufels, das große Endgericht und dann das himmlische Jerusalem bzw. der Feuersee. Amen. Das ist im Groben und eben, ich habe gerade gesagt, hör das am besten einfach nochmal an, aber das ist im Groben der Ablauf der Endzeit, wie ich ihn gelehrt habe. Nun ist es so, diese Sichtweise, die ich euch hier gelehrt habe, ist tatsächlich, also erst, sagen wir so, erstens, ich glaube, dass das, die, wenn du alle Bibelstellen zusammennimmst, die über das Thema Endzeit sprechen, dann glaube ich, dass diese Anordnung und diese Lehre die plausibelste von allen vorhandenen ist. Ich habe ja gesagt, es gibt unterschiedliche Lehren. Ich glaube, dass es die plausibelste ist. Es ist auch die, die die Mehrheit der, sage ich mal, ernstzunehmenden, auch geisterfüllten Theologen weltweit letztendlich lehrt. Insofern sind wir da auch mit der Mehrheit. Aber ich sage auch ganz offen, es gibt auch Leute, die auch ernstzunehmende Christen sind, die an manchen Punkten andere Ansichten haben. Das heißt, der Punkt ist der, in Detailfragen nehme ich nicht für mich in Anspruch, und es ist auch ganz wichtig, dass man da nicht an unnötigen Punkten zur Streitereien kommt, ich nehme nicht für mich in Anspruch, darin unfehlbar zu sein. Oder die, ich sage immer so, wenn wir eines Tages in den Himmel kommen, werden wir wahrscheinlich alle feststellen, dass wir an irgendeinem Punkt vielleicht nicht alles ganz genau richtig gesehen haben, so wie Gott es will. Ja? Mir gefällt immer dieser Bibelvers, wo Paulus spricht über das Thema Heiraten und Nichtheiraten. Ja, 1. Korinther 7, 25. Ja, der spricht über dieses Thema, und das war ja damals auch eine Streitfrage. Und er hat seine Sicht dazu gegeben, die auch sehr dezidiert und sehr klar war. Aber er hat dazu gesagt, hier habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Das heißt, beim Thema Eschatologie, bei unterschiedlichen Lehransätzen, geht es nicht so sehr um die Frage, wahre Lehre, falsche Lehre, Irrlehre, richtige Lehre, sondern es geht sehr viel mehr um die Frage vertrauenswürdiger und plausibler. Ja? Weil tatsächlich ist es so, du kannst zu Ergebnissen kommen, und das ist natürlich schon auch eine Gefahr, und da muss man natürlich aufpassen, dass man, wie weit es dann auch geht, wie weit auch die Unterschiede gehen, da sage ich auch gleich noch was dazu, weil es ist tatsächlich so, dass du natürlich, wenn du bestimmte Bibelverse nimmst, kannst du zu anderen Ergebnissen kommen, musst dann aber eben unter Umständen andere Bibelverse ausblenden oder irgendwie wegerklären, damit es noch passt, ja. Und da muss ich sagen, ist bei dem Gebäude, wie ich es euch gelehrt habe, sagen wir mal, das Auslassen von Bibelstellen ausgeschlossen und das Wegerklären zumindest minimiert, sage ich mal. Ja. Manche Sachen muss man schon noch erklären, aber für mich ist es einfach das Plausibelste. So, also das will ich einfach damit sagen. Für mich ist es vertrauenswürdig, es so zu lehren. Und natürlich, und das muss man auch sagen, bei der Unterscheidung, du musst schon immer einfach auch schauen, welche Endzeitlehre, auf welchen Bibelversen basiert das alles und wie sieht's mit anderen Bibelversen aus. Ja? Also es hat schon viele sektiererische Lehren über die Jahrhunderte und die letzten 2000 Jahre gegeben, die einfach daraus herrühren, dass man einfach einzelne Bibelstellen nimmt. Ja? Beispiel, die Zeugen Jehovas haben eine ganze Sekte darauf aufgebaut, auf diesem Thema der 144.000. Sie wollen die 144.000 Erwählten sein. Jemand hat mir die Frage gestellt, oder zwei Leute sogar haben die Frage, oder drei haben die Frage gestellt, wer sind denn jetzt die 144.000? Ja. Also ich kann ja schon mal sagen, es sind nicht die Zeugen Jehovas. Nein. Klammer auf, also zu dem Thema einfach nur, wer sind die 144.000? Du findest sie in Offenbarung 7 und du findest sie in Offenbarung 14. 144.000 ist zunächst mal eine symbolische Zahl, weil 12 mal 12.000 ist 144.000 und 12 ist die Vollzahl. Also es geht nicht um eine buchstäbliche Zahl von 144.000. Ja? Sonst wäre die Tür schon zu. Ja? Also das ist schon erledigt. Also selbst bei den Zeugen Jehovas wird es langsam eng. Ja? Also das ist eine symbolische Zahl, die einfach zum Ausdruck bringen soll, es geht hier um die Vollzahl all derer, die durch Jesus errettet werden und am Ende mit ihm im himmlischen Jerusalem herrschen werden. Es geht um die Vollzahl, und zwar um die Vollzahl sowohl aus den Juden als auch aus den Heiden. In Offenbarung 7 findest du zuerst Hinweise, da geht es dann um die 12 Stämme Israels, 12.000 für jeden Stamm, und dann findest du danach dann die Schau, wo er dann alle alle Heiligen sieht. In Offenbarung 14 aber, wenn du dir es dort anschaust, dann stellst du fest, dass die 144.000 tatsächlich Heiden und Juden sein müssen, weil es nämlich um alle geht. Das heißt, es geht tatsächlich um die umfassende Darstellung. Es gibt einen Bezug zum Bundesvolk des alten Bundes, deswegen wird man auf die 12 Stämme Israel verwiesen. Aber gleichzeitig ist deutlich, einfach wenn du beide Stellen zusammennimmst, ist deutlich, es geht um die Gesamtzahl aller Erlösten. Und die sieht Johannes immer wieder in einer Vision zwischendurch, während er alle möglichen Zorngerichte und Schalen und Posaunen und was weiß ich was alles sieht, viele schreckliche Dinge sieht, über die wir ja alle ausführlich gesprochen haben. Aber immer wieder sieht er einfach sozusagen in einer Zwischenschau, sieht er quasi das, was die Heiligen Gottes, die zu Jesus gehören, gewinnen, wenn sie treu bleiben und vorwärts gehen mit ihm. Amen. Und es ist sozusagen immer wieder die Ermutigung auch für die Gemeinde Jesu, also diese Visionen von den 144.000, ist immer wieder die Ermutigung für die Gemeinde Jesu. Schau mal, das seid ihr, das ist eure Bestimmung, da gehört ihr hin. Ihr müsst euch nicht fürchten vor dem Antichristen, ihr müsst euch nicht fürchten vor den Dämonen, ihr müsst euch nicht fürchten vor den Zornschalen, sondern das ist eure Zukunft. Amen. Halleluja. Also das sind die 144.000, aber eben, da ist es eben auch so, du kannst Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißen und kannst eine ganz neue Lehre machen und kannst jetzt eben die Gemeinschaft der 144.000 gründen und sagen, ja, nur bei uns sind die 144.000 und so weiter. Und dann hast du halt im Ergebnis eine Sekte, ja. Und genauso ist es teilweise eben auch bei anderen Aspekten der Endzeitlehre, wo du einfach dann feststellst, okay, eine bestimmte Lehren tun einfach bestimmte Sachen konsequent ausblenden. Zum Beispiel, ich hatte ja zum Beispiel die Sicht erwähnt, dass Leute sagen, ja, die große Trübsal ist eigentlich schon 70 nach Christus erfüllt worden. Ja? Also eigentlich ist die große Trübsal schon vorbei. Halleluja, preis den Herrn, es interessiert uns alles gar nicht mehr, ist schon erledigt. Ja, das ist eine sehr schwierige Ansicht. Also allein schon die Tatsache muss man sagen, dass Johannes die Offenbarung erst 90 nach Christus oder 95 nach Christus überhaupt empfangen hat und geschrieben hat, macht es natürlich schon extrem unplausibel. Weil warum soll er fast 20 Kapitel Endzeit säen, wenn das alles schon passiert ist? Ja, also macht ja eigentlich dann keinen Sinn mehr. Also ich meine, er hätte ein Geschichtsbuch schreiben können, hätte Flavius Josephus lesen können, die Geschichte des jüdischen Krieges. Ja, weil wenn das da erfüllt worden wäre, es macht ja keinen Sinn. Also es ist für mich einfach unplausibel. Deswegen heißt es nicht, dass Leute, die das vertreten, schlechte Christen sein müssen, verstehst du? Oder nicht ernstzunehmende geistliche Leute auch sein können. Aber an dem Punkt muss ich halt einfach sagen, das ist für mich nicht plausibel. Das ist also nicht nur jetzt wegen 90 nach Christus, sondern auch aus vielen anderen Gründen ist es für mich einfach nicht plausibel. Ich habe ja da auch ein bisschen ausführlicher schon mal drüber gesprochen. Aber es ist so, nur weil jetzt jemand glaubt, dass die große Trübsal 70 nach Christus schon war und erledigt ist, das heißt nicht, dass ich mit ihm nicht mehr in Jesus Gemeinschaft haben kann oder dass wir gemeinsam das Reich Gottes bauen können. Das sollte uns normalerweise nicht trennen. Denn worauf es letztendlich ankommt, bei jeder, ich sag mal, guten Eschatologie, ist letztendlich das, welche Konsequenz hat das, was ich glaube in Bezug auf die Zukunft, welche Konsequenz hat das für mein Leben jetzt? Amen. Welche Konsequenz hat es für uns als Leib Christi jetzt? Welche Konsequenz hat es für mein persönliches geistliches Leben jetzt? Welche Konsequenz hat es für meine persönliche Ausrichtung jetzt? Das ist sehr viel entscheidender. Und natürlich gibt es Lehren, auch Endzeitlehren, die in der Konsequenz zu Ergebnissen führen, wo ich sagen würde, das ist gefährlich oder das ist nicht mehr gut, das ist nicht mehr gesund für den Leib Christi. Gleichzeitig gibt es aber innerhalb der verschiedenen Endzeitlehren eine gewisse Bandbreite, wo man immer noch sagen kann, am Ende die Konsequenzen, die die Leute, die es vertreten, nachher für sich daraus ziehen, sind immer noch praktisch mehr oder weniger die gleichen wie die, die wir aus unserer Sicht ziehen. Verstehst du? Weil das letztendlich das ist, worauf es ankommt. Jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, ja, was sind denn jetzt die Punkte? Worauf kommt es denn an? Was muss denn am Ende bei rauskommen sozusagen, damit ich noch sagen kann, das ist noch im Bereich oder das ist jetzt schon vielleicht sektierisch oder das ist schon Irrlehre oder das ist schon gefährlich oder wie auch immer. Was muss denn am Ende rauskommen? Und darüber möchte ich heute Abend dir ein paar Punkte geben noch und vielleicht auch noch das nächste Mal, muss man schauen, wie weit wir kommen heute Abend. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr, sehr wesentliche Frage und daraufhin solltest du die Endzeitlehre von jedem einzelnen Lehrer im Leib Christi immer prüfen und du solltest dir vor allen Dingen auch immer die Früchte anschauen bei ihm selber, was dabei herauskommt im Ergebnis, weil schon Jesus hat gesagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen, nicht am richtigen Dogma. Ja. Du kannst in allem 100% die richtige Endzeitlehre haben und trotzdem falsch leben, dann bringt es dir auch nichts. Amen. Also, worauf kommt es letztendlich an? Punkt Nummer 1, den ich dir geben möchte. Worauf kommt es an? Zum einen kommt es darauf an, dass wir als Christen niemals eine pessimistische, negative Weltsicht haben sollten, die uns dominiert nach dem Motto, es wird sowieso alles immer schlimmer. Amen. Das kann nicht das Ergebnis sein. Das ist das Ergebnis dann, wenn Leute sehr stark darauf fixiert sind, dass sie glauben, die große Trübsal hat schon begonnen. Wir sind schon in der Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Am besten, wir ziehen alle die Decke über den Kopf. Es wird sowieso alles nur noch schlimmer. Es wird immer grausamer. Die ganze Welt wird untergehen. Der Weltuntergang naht. Also Schäfchen ins Trockene, mein Goldbarren unterm Kopfkissen und was weiß ich. Und keine Ahnung. Und Nahrungsmittel horten im Keller und so weiter. Und dann vielleicht noch ein kleines Waffenlager oder was auch immer. Und dann bin ich gerüstet für das, was kommt. Und ansonsten will ich eigentlich nichts mehr wissen. Ja? Diese Konsequenz kann kommen, wenn Leute eine falsche Endzeitlehre haben. Ja? Und das ist gefährlich, weil es uns nämlich daran hindert, tatsächlich das zu tun, wozu wir bestimmt sind. Ja? Es ist eben noch nicht die Nacht, in der niemand mehr wirken kann, sondern jetzt ist die Zeit, wo wir als Christen mehr wirken sollten als je zuvor. Amen. Jetzt ist die Zeit der Herrlichkeit Gottes. Jetzt ist die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Und jetzt ist die Zeit, wo wir Anteil haben an dieser Wiederherstellung aller Dinge. Jetzt ist die Zeit, wo wir das Kommen des Herrn, die Entrückung und alles, was danach kommt, nach 2. Petrus 3, sogar erwarten und beschleunigen sollen. Das heißt, Gott will uns aktiv gebrauchen in dieser Endzeit. Gott will uns aktiv gebrauchen, auch um tatsächlich die Dinge, von denen wir gesprochen haben, zu beschleunigen. Wir sind dafür da, jetzt diese Welt zu beeinflussen. Ja, 2. Petrus 3, Vers 10 heißt es, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit Gewalt Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da ist übrigens noch eine weitere Frage beantwortet, kommt mir gerade, die auch jemand gestellt hat, nämlich wird am Ende sozusagen die Erde, so wie wir sie jetzt kennen, aufgelöst werden. Ja, weil es heißt auch, in Offenbarung 20 heißt es auch, dass die Erde und das Meer flohen vor dem Thron Gottes. Die richtige Antwort ist, ja, genau so ist es, weil hier steht es auch, 2. Petrus 3, Vers 10, steht es, alle Elemente werden im Brand aufgelöst. Das heißt, es wird nicht mehr die Elemente so geben, wie es jetzt gibt. Es wird nicht mehr das Periodensystem in der Chemie geben, so wie es das jetzt gibt. Die Elemente, die Moleküle und so weiter, all das wird es so nicht mehr geben. Es wird sie auflösen und die Erde und die Werke auf ihr werden im Gericht erfunden werden. Und dann sagt der Vers 11, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Amen. Das heißt mit anderen Worten, wie wir jetzt handeln auf dieser Erde als Christen, als Leib Christi, bestimmt auch darüber, wann die Entrückung kommt. Amen. Und dann sage ich dir noch was, wie wir jetzt wandeln und gehen und stehen und das Land einnehmen, wie wir vorher gehört haben, entscheidet auch darüber, in welchem Zustand die Gegend oder das Land oder die Umgebung, in der wir leben, sich befinden wird, wenn die Entrückung kommt. Amen. Ich meine, wie von euch können nachvollziehen, wenn ich sage, momentan, wenn du den Planeten anschaust, gibt es Gegenden, an denen ist die Finsternis stärker und es gibt Gegenden, an denen ist die Finsternis weniger stark. Ich meine, wie viel würden mir zustimmen, dass Nordkorea definitiv finsterer ist als Filderstadt? Okay, preist den Herrn, dann haben wir es einfach. Ja. Und weißt du, auch am Ende wird es durchaus noch so sein. Weißt du, selbst mit dem Beginn der großen Trübsal wird es in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich aussehen. Schau, wenn du, ich gebe dir ein historisches Beispiel. Wenn du dir anschaust, die Zeit des Zweiten Weltkrieges, ja, war ja eine Zeit, wo eigentlich weltweit gewisse Finsternismächte sehr stark dominiert haben. Wir denken ja immer, ja, den Nationalsozialismus gab es nur in Deutschland. Das stimmt ja so nicht. Sondern dieser Geist, zum Beispiel des Antisemitismus, war zu dieser Zeit damals überall weltweit stark. Selbst in den Ländern, wo man es heute nicht denken würde, war der damals stark. Das waren ja Geister, die um die ganze Welt herum damals sich freigesetzt haben. So wie es auch heute wieder Geister gibt, die sich um die ganze Welt herum versuchen freizusetzen. Und trotzdem war es so, es macht jetzt schon einen entscheidenden Unterschied, ob du jetzt im Zweiten Weltkrieg in Berlin gelebt hast oder ob du, sagen wir mal, in Washington gelebt hast. Kannst du das sehen? Ja? Es war sicherlich einfacher, in Washington zu leben, als in Berlin. Okay? Das heißt, das Ausmaß an Dominanz der Finsternis, an Kontrolle durch die Finsternis, war an unterschiedlichen Orten unterschiedlich stark. Womit hat es zu tun? Einfach weil Gott einfach Washington mehr liebt als Berlin? Oder? Nein. Womit hängt es zusammen? Es hängt mit der Aktivität der Gläubigen zusammen. Amen. Es hängt immer mit dem zusammen, wie wir gehen. Weißt du, wir können die Entrückung erleben in voller Herrlichkeit und in einem Zustand, wo um uns herum alles die Herrlichkeit Gottes erkennt. Amen. Halleluja, in gewaltiger Herrlichkeit. Oder aber wir können die Entrückung erleben so als nach dem Motto, gerade noch rausgerettet. Gerade noch rechtzeitig rausgerettet. Verstehst du? Und es hängt damit zusammen, wie wir jetzt leben. Amen. Und was wir jetzt tun. Deswegen, da kann niemals die Auswirkung oder die Konsequenz einer guten Eschatologie, einer guten Lehre dessen, was auf uns zukommt, sein, dass wir jetzt als Christen irgendwie passiv, pessimistisch, negativ, griesgrämig oder ängstlich, furchtsam durchs Leben gehen. Das darf es und kann es nicht sein. Amen. Preis den Herrn. Die Zeit der großen Trübsal ist noch nicht da. Halleluja. Mach dir das immer wieder bewusst. Der zweite Punkt, und das ist gleichzeitig wichtig. Gleichzeitig, und das kann wiederum sein, wenn du bestimmte andere Endzeitlehren sehr stark hast, zum Beispiel auch die mit 70 nach Christus, was ich gerade erwähnt habe. Gleichzeitig haben wir aber auch nicht die blauäugige Sicht, ja, nach dem Motto, der Teufel macht uns sowieso kampflos Platz, es wird alles immer herrlicher, es wird alles immer besser und bevor es dann wieder richtig schlimm wird, sind wir eh weg. So ungefähr, ja. Was dann sozusagen dazu führt, dass wenn du dann plötzlich merkst, was ja die Realität ist, wenn du eben merkst, aha, der Teufel gibt eben doch nicht einfach alles gleich kampflos her. Es gibt noch einen Kampf des Glaubens, ja, es gibt noch sozusagen einen geistlichen Kampf, der darin besteht, dass du oben bleibst, dass du in der Herrlichkeit bleibst, dass du in Christus bleibst, dass du fokussierst, bleibst auf ihn. Es gibt da noch einen Kampf. Wenn du das nicht mehr realisierst, die eine Gefahr ist die, dass du einfach gar nicht merkst, dass du vollkommen lau wirst und völlig abdriftest und irgendwo unterwegs bist und nur noch nach dir selber guckst und nur noch deine egoistischen Bedürfnissen folgst, aber das Reich Gottes null vorantreibst, weil du sagst, naja gut, es kann ja eh nichts passieren am Ende, bevor es mal richtig heftig wird, bin ich eh weg. Halleluja, preis den Herrn. Alles gut. Oder die andere Sache kann eben die sein, wenn du das glaubst oder wenn du diese Sicht hast, kann eben dies sein, dass du eben selber feststellst in deinem eigenen Leben, oh ja, da gibt's ja doch noch Widerstand, oh, da gibt's ja noch Umstände, oh, da gibt's ja manchmal tatsächlich noch Bedrängnis, ja. Meine Seele hat manchmal noch Bedrängnis. Mein Körper erwischt vielleicht auch noch mal die ein oder andere Bedrängnis. Irgendwo im Geist gibt's Bedrängnisse, geistliche Bedrängnisse gibt's. Ja, all diese Dinge gibt's noch und wenn dann die kommen und du hast aber diese falsche Vorstellung, dann fällst du vom Glauben ab, weil du denkst, oh, das kann ja gar nicht mehr Gott sein. Das ist ja gar nicht mehr, das kann gar nicht sein. Ja? Das sind dann zum Beispiel Leute, die in eine Gemeinde kommen und sagen, ja, das ist eine Herrlichkeitsgemeinde. Und dann kommt der erste Punkt, der erste Anstoß, irgendjemand schaut sie schief an, irgendjemand verhält sich so, wie man sich vielleicht nicht unbedingt verhalten sollte, ist nicht so nett zu ihnen. Und dann sagen sie, oh, ich bin weg, weil so, das ist ja nicht die Herrlichkeit Gottes. Ja, täusch dich nicht. Amen. Es gibt Bedrängnisse für die Seele. Paulus sagt, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Amen. Das heißt, das Ergebnis ist klar, es ist mehr Herrlichkeit. Aber Bedrängnisse gibt's und wir müssen uns dessen bewusst sein und wir müssen mit diesen Bedrängnissen handeln und wir dürfen nicht überrascht sein, wenn sie kommen und wir sind auch nicht blauäugig, dass sie kommen. Amen. Wir wünschen sie uns nicht und wir sind auch nicht, oh nein, was wird wohl die nächste Bedrängnis sein? Oh Hilfe, was kommt da wieder? Nein, wir wissen, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten und was auch immer auf mich zukommt, wenn es auf mich zukommt, wenn ich heiß mit Jesus vorwärts gehe, dann werde ich darauf vorbereitet sein, dann, wenn es auf mich zukommt. Aber genau da ist eben so wichtig, dass wir heiß mit Jesus gehen. Ich glaube zum Beispiel, dass viele Gemeinden, gerade in der westlichen Welt, als dieser Lockdown kam, dieser Coronavirus die Welt getroffen hat, viele Gemeinden waren nicht vorbereitet. Und der Punkt ist nicht der, weißt du, die Vorbereitung besteht nicht darin, dass du 4 Wochen vorher durch einen Propheten informiert wirst, dass das kommt. Das mag was bringen, aber das ist nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, triff dich so etwas, während du im Glauben vorwärts gehst und Land einnimmst für Jesus, oder triff dich so etwas, wo du sowieso schon total in Lauheit auf dich selber fixiert bist und eigentlich nur noch nach deinem eigenen Befriedigung schaust und denkst, Gemeinde ist halt irgendwie so ein Bespaßungsort, wo es halt auch darum geht, dass ich mich ein bisschen besser fühle oder so. Verstehst du? Dann bist du nicht vorbereitet auf solche Bedrängnisse. Weil dann kommen diese Sachen und dann bist du weg. Weil du sagst, oh, was ist jetzt? Verstehst du? Ja. Oder dann kommt ein Anstoß. Oder dann kommt irgendwas. Verstehst du? Und dann haut es dich raus aus dieser Nachfolge Jesu, weil da eine falsche Sicht ist. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, auch bei der Eschatologie, das Ergebnis einer guten Endzeitlehre kann nie das sein, dass wir am Ende sagen, oh ja, wird eh alles immer nur besser. Oh ja, ist ja, wenn mal irgendwas Schlimmes kommt, bin ich eh vorher weg. Das wird, da brauche ich, na, ich, alles klar, ich habe es geschafft. Verstehst du? Ja, du hast es geschafft durch Jesus im Geist, du hast es geschafft, aber es braucht immer noch diese Entschiedenheit, was der Andreas gesagt hat, dieses Suchen, dieses Ausstrecken, diese Entschiedenheit, dieses Vorwärtsgehen, verstehst du? Nicht mehr vorwärtsgehen im Geist, nicht mehr vorwärtsgehen im Glauben bedeutet Stillstand und Stillstand bedeutet immer Rückschritt und damit Abfall. Ja? Ja, Jesus gibt so eine klare Aussage in Offenbarung 3, er sagt, die Lauen werde ich ausspeien aus meinem Munde. Das heißt, Lauheit ist ein gefährlicher Zustand, verstehst du? Und das müssen wir immer sehen, unabhängig davon, ob wir jetzt glauben, dass wir vor der Trübsal entrückt werden oder nach der Trübsal. Ja, weil manchmal sagen Leute, die glauben, dass wir erst nach der Trübsal entrückt werden, sagen ja, die glauben, dass wir vor der Trübsal entrückt werden, die werden ja lau, weil sie denken, sie haben nichts mehr mit Bedrängnissen zu tun. Aber das ist nicht unsere Lehre, Amen. Sondern der Teufel versucht natürlich die Bedrängnis der Trübsal in diese Zeit hineinzubringen. Er ist noch hier, er hat noch nicht aufgegeben. Ja? Er hat große Wut, sagt das Wort Gottes, weil er weiß, dass er nur noch eine kurze Zeit hat. Das heißt, natürlich versucht er das zu hindern, was Gott tun will. Natürlich versucht er die Ausbreitung der Herrlichkeit Gottes zu hindern. Aber eins wissen wir auch, wir gewinnen. Amen. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Amen. Am Ende gewinnen wir. Halleluja. Wir sind nicht überrascht, wir sind nicht enttäuscht oder verwirrt, wenn Bedrängnisse kommen, sondern wir wissen, okay, wenn sie kommen, auch das wird mir jetzt sofort schon wieder zum Besten dienen. Was auch immer es ist, ich weiß, weil ich vom Wort Gottes her informiert bin und weil ich es nicht nur in meinem Kopf habe, sondern weil ich es in meinem Herzen habe, weil ich ein Bewusstsein davon habe, weiß ich, was auch immer kommt, es wird mir zum Besten dienen. Amen. Weißt du, da musst du nicht, wenn der Lockdown plötzlich kommt, plötzlich sagen, oh, was machen wir jetzt? Sondern weißt du, es wird mir zum Besten dienen. Amen. Und ich weiß, das Reich Gottes geht weiter. Und es ist nicht der Punkt, jetzt irgendwie alle Viere von sich zu strengen und zu sagen, okay, dann machen wir halt erstmal Pause. Das ist eine gefährliche Sache. Verstehst du, das Reich Gottes macht keine Pause. Amen. Das Reich Gottes macht da nicht ein Sabbatjahr. Ja, ist so. Verstehst du, sondern das Reich Gottes geht weiter und entweder du gehst mit oder du bleibst zurück. Das ist im Endeffekt so. Ja, Paulus sagt, ich laufe in der Rennbahn wie einer, der den Preis gewinnen will. Er läuft nicht wie einer, der sagt, naja, dabei sein ist alles. Verstehst du, so wie beim Marathon gibt es ja manchmal so Marathonläufer, also würde ich sicher auch dazu gehören, wenn ich Marathon laufen würde, der sagt, naja, dabei sein ist alles, ne? Ich muss nicht unbedingt gewinnen. Ja? Also hauptsächlich, ich bin irgendwie mitgelaufen und wenn ich so einen Teil der Strecke geschafft habe, dann ist auch schon gut. Ich meine, kann man verstehen, wie gesagt, ich bin kein Marathonläufer, aber verstehst du, so sagt Paulus, so laufe ich nicht. Ich laufe nicht wie einer, der sagt, naja, Hauptsache dabei, Hauptsache ich habe mal die Hand gehoben und gesagt, Jesus sei mein Herr, sondern ich laufe wie einer, der den Preis gewinnen will. Und deswegen konnte Paulus am Ende seines Lebens sagen, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, weil ich bin den Lauf gelaufen, ich habe den Kampf gekämpft, den Kampf des Glaubens. Amen. Und das Ergebnis jeder Sicht der zukünftigen Dinge muss es sein, dass Christen aus ihrer Lauheit aufwachen, dass der Leib Christi gestärkt wird, dass der Leib Christi aufsteht und sagt, jawohl, jetzt kommt es auf uns an. Amen. Wie nie zuvor kommt es jetzt auf uns an. Halleluja. In dieser Zeit, in der wir leben. Preist den Herrn. Also, wir sind weder das negative, erwartende, pessimistische oder gar fatalistische Finsternispropheten, das habe ich mir so aufgeschrieben. Ne? Noch sind wir blauäugige, abgehobene und alle momentan noch vorhandene Finsternis leugnende und damit letztlich für echte Herausforderungen nicht gerüstete Schwächlinge und Warmduscher. Das habe ich mir aufgeschrieben, habe ich jetzt vorgelesen. Amen. Sag mal zu jemandem in deiner Nähe, du bist kein Warmduscher. Nein, sondern wir sind im vollen Bewusstsein der Dringlichkeit, wir sind im vollen Bewusstsein der Realität der Finsternis dieser Welt und der Hitze der Auseinandersetzung und wir sind wach und entschieden und wir sind vorwärtsgehende, herrlichkeitsorientierte Christen, die nur ein Ziel haben, nämlich den Himmel maximal auf die Erde zu bringen und möglichst viel von der Herrlichkeit Gottes hier auf der Erde sichtbar zu machen. Halleluja. Und damit die Entrückung und am Ende nach der Trübsal das Kommen des Herrn optimal vorzubereiten und zu beschleunigen. Halleluja. Also diese zwei Grundpunkte, kannst du dir schon mal merken, sind wichtig. Das muss das Ergebnis sein. Und über alles andere, über Details, ansonsten kannst du dich streiten. Ich sage immer so, okay, wenn du glaubst, dass du nach der großen Trübsal errettet bist, okay, ist okay. Aber wenn das deine Haltung ist, verstehst du, wenn du so drauf bist, wenn du so wach bist, wenn du so heiß bist, wunderbar. Dann werden wir spätestens dann, wenn es soweit ist, sehen, wer recht hatte. Verstehst du? Oder der andere sagt, ja, ich glaube, dass wir in der Mitte der Trübsal entrückt werden. Okay, entscheidender Punkt ist, wie lebst du jetzt? Amen. Entscheidender Punkt ist, was bedeutet das für dich jetzt? Und an dem Punkt, glaube ich, sollten wir uns eins sein. Halleluja. An dem Punkt sollten wir uns einig sein. Preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Ich glaube, ich hatte noch ein paar interessante Fragen hier. Halleluja. Schauen. Genau, ja, das ist auch eine interessante Frage. Oder pass auf. Genau. Hier, das ist auch eine interessante Frage zur Trübsal. Was das bedeutet, wenn es heißt, wo Jesus sagt, wenn die Tage nicht verkürzt würden, dann würde kein Fleisch gerettet werden. Das ist eine interessante Aussage. Also mit anderen Worten, Jesus sagt, die Zeit ist auf 7 Jahre verkürzt und wenn das nicht der Fall wäre, würde kein Fleisch gerettet werden. Warum ist es so? Ganz einfach, wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, dann wäre selbst für diejenigen, die eigentlich Gott auserwählt hat, an Jesus festzuhalten, die Versuchung zu groß abzufallen. Und weil ja, wie wir ja gesehen haben, in der zweiten Hälfte der großen Trübsal es ja tatsächlich so ist, dass der Antichrist mit voller Wucht gegen die Gemeinde Jesu geht und sie tatsächlich auch treffen kann und wo er sie erwischt, vernichten kann. Wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, würde am Ende jeder Kompromisse machen. Diese Realität in der großen Trübsal hat durchaus auch schon eine gewisse Relevanz hier. Du kannst Gott vertrauen, das ist die Konsequenz für dich jetzt. Du kannst Gott vertrauen, das sagt Paulus auch. Gott versucht uns nicht über unsere Kraft oder lässt nicht zu, dass wir über unsere Kraft versucht werden. Das heißt, auch wenn du durch Bedrängnisse gehst, die ja auch schon jetzt manchmal hier sind, egal welcher Art sie sind, aber vertraue Gott, stell dich drauf, glaube, Gott lässt nicht zu, dass die Zeit meiner Bedrängnis länger ist, als es gut für mich ist und länger ist, als ich es ertragen kann. Amen. Sondern ich werde nicht der Versuchung Raum geben, der Versuchung entweder, was auch immer die Versuchung sein kann, Gott zu verfluchen oder abzufallen oder Kompromisse zu machen. Ja, manchmal sind es ja auch einfach Kompromisse, wo einfach der Druck da ist. Ich meine, wir haben in unserer Gesellschaft an bestimmten Punkten einen massiven Druck, christliche Werte über Bord zu werfen. Ja? Und es kann dir Bedrängnis verursachen, wenn du dich weigerst, diese christlichen Werte über Bord zu werfen. Auch da kannst du vertrauen, diese Bedrängnisse werden dich nicht über deine Kraft versuchen, sondern du wirst am Ende siegreich daraus hervorgehen und ein nur umso größeres Gewicht an Herrlichkeit ernten. Amen? Sag mal Halleluja. Ich werde nicht über meine Kraft versucht. Preis den Herrn. Also das ist eine interessante Frage. Dann haben wir hier noch was. Wo war das? Genau. Ja, das haben wir schon. Das haben wir schon beantwortet. Genau. Wer sind die Engel der Gemeinden? Oder ja, genau. Wer sind die Engel der Gemeinden in den sieben Sendschreiben? Hat jemand gefragt. In den sieben Sendschreiben gibt es ja immer die fangen immer an mit dem Wort, dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe oder dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe. Ja, wer sind diese Engel, fragt sie, weil da gibt es auch unterschiedliche Auslegungen, dessen bin ich mir da auch bewusst. Ich glaube zunächst mal ganz einfach, dass es wörtlich das bedeutet, was da steht, nämlich dass es sich um Engel handelt. Ich glaube, dass jede Gemeinde mindestens einen Engel hat, der praktisch für die Gemeinde steht. Und gleichzeitig sind natürlich die Sendschreiben nicht an den Engel an sich gerichtet im Sinne von, der Engel soll jetzt Buße tun zum Beispiel, dass er dem Geist der Isabel Raum gegeben hat, sondern wenn du dann weiterliest, dann ist ja auch, dann siehst du ja auch, dass es dann um die Mehrzahl geht, also dass dann der Engel oder der, also die, dass die Botschaft sozusagen an die Gemeinde insgesamt gerichtet ist. Ja, das heißt, es ist auf der einen Seite sind es natürlich die Engel, die der Gemeinde zugeordnet sind. Gleichzeitig ist es natürlich auch einfach, stehen die Engel symbolisch für die Gemeinde insgesamt. Ja? Also für die Gesamtheit der Gemeinde, weil Engel tun ja zum Beispiel nicht Buße. Engel können auch nicht lau sein oder so. Ja? Sondern das ist natürlich die Gemeindemitglieder. Das heißt, die Schreiben sind trotzdem an die Gemeinde. Die Engel stehen für die Gemeinden und deswegen wird es in dem Fall an die Engel gerichtet. Aber wenn du dann immer die Sendschreiben weiterliest, dann kommt am Schluss dann eben zum Beispiel, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Und das ist ja nicht an den Engel gerichtet, sondern das ist an die Gläubigen gerichtet, die in dieser Gemeinde sind. Ja? Also das sind die sieben Sendschreiben. Halleluja. Okay, dann haben wir noch eine Frage. Der Teufel wird in den Pfuhl von Feuer geworfen, wo er gequält wird, Offenbarung 20,10. Vorher hat er doch auch schon dort gelebt. Es ist ja quasi sein Zuhause. Wieso erlebt er es jetzt als Qual? Also, die Antwort ist einfach die, der Feuersee, in den der Teufel am Ende geworfen wird, ist nicht identisch mit der Hölle, sondern genauso wie ja auch der Tod und der Hades in den Feuersee geworfen werden am Ende, genauso wird mit dem Teufel auch die ganze Hölle in den Feuersee geworfen. Ja, der Feuersee ist das endgültige Ziel allen Bösens. Da ist der Antichrist, da ist der falsche Prophet. Da liegt alles, was Rang und Namen hat im Reich der Finsternis, ist alles im Feuersee. Und auch eben all die Verlorenen, Verdammten, sind am Ende im Feuersee. Aber es gibt eben am Ende dann auch keinen Ort mehr von Hölle, sondern es gibt nur noch den Feuersee. Ja, die Hölle geht mit in den Feuersee. Und somit ist die Frage beantwortet. Okay, preis den Herrn. Gut. So, was haben wir noch? Ja, das ist auch noch interessant zur Entrückung. Bei der Entrückung werden wir ja körperlich entrückt und laut 1. Thessalonicher 4 werden die in Christus Verstorbenen zuerst auferstehen. Heißt das, dass ihr Körper gemäß dem Zeitpunkt ihres Todes rekonstruiert wird oder bekommen sie gleich einen anderen und ist da der Grund zu finden, warum man seinen Körper nicht, wenn man vor der Entrückung körperlich stirbt, unnötigerweise verbrennen lassen sollte, es sei denn, man wird als Märtyrer verbrannt, ja? Und eine ganz ähnliche Frage kam noch von einer anderen Stelle. Da heißt es nämlich, eine Frage, die um das Wiedervereinigen mit Jesus geht vor den 7 Jahren, also bei der Entrückung. Es spricht davon, dass die entschlafenen Christen, also vor uns gelebten, wiedergeborenen Christen, vor den noch lebenden Christen in den Wolken sich mit Jesus vereinen werden. Meine Frage ist, wenn die verstorbenen Christen jetzt schon mit einem sichtbaren Körper im Himmel bei Jesus sind, warum werden sie dann noch auferweckt werden müssen? Die Antwort ist ganz einfach die, wenn wir jetzt sterben, werden wir nicht mit unserem sichtbaren Körper in den Himmel kommen, sondern der sichtbare Körper wird beerdigt. Ja, Paulus sagt 1. Korinther 15, Vers 35 folgendes, sagt er, es wird gesät ein verweslicher Leib und es wird auferweckt ein unverweslicher Leib. Wenn wir jetzt sterben vor der Entrückung, dann wird unser Geist sofort in die Gemeinschaft mit Jesus gehen, aber unser Körper liegt im Grab. Wenn die Entrückung dann kommt, dann werden die, die noch leben, direkt körperlich in den Himmel entrückt werden, also Geist, Seele und Leib. Und unser Körper, wenn wir vorher gestorben sind, wird auferweckt werden, also nicht rekonstruiert ist das falsche Wort, aber es wird aus dem verweslichen Körper ein unverweslicher geistlicher Leib geschaffen werden. Also dazu empfehle ich dir zu lesen 1. Korinther 15, Vers 35 bis 55. Ja, da ist davon die Rede, vom zuerst der natürliche Leib, der geistliche Leib, der verwesliche Leib, der unverwesliche Leib. Ja. Das heißt, wenn du gestorben bist, wenn die Entrückung kommt, dann wird Gott gemäß deinem natürlichen Leib einen unverweslichen geistlichen Leib schaffen oder kreieren oder wie auch immer oder rekonstruieren, von mir aus kannst du auch sagen. Und tatsächlich ist es schon so gemäß Paulus, dass unser natürlicher Leib das Saatkorn dafür ist. Und das ist tatsächlich auch, wie hier richtig bemerkt wurde, tatsächlich das entscheidende Argument und der entscheidende Grund, warum Christen eigentlich bis vor 20 Jahren, die letzten 2000 Jahre, sich grundsätzlich nicht haben verbrennen lassen, wenn sie gestorben sind, sondern immer sich haben beerdigen lassen. Die Verbrennung war auch schon in der Urgemeinde immer das Kennzeichen der Heiden. Es war nicht das Kennzeichen der Christen, sondern die Christen haben gesagt, unser Leib ist so wertvoll und so Gott so kostbar und wir werden eines Tages einen Auferstehungsleib haben, der diesem irdischen Leib ähnlich sein wird, deswegen sollten wir uns nicht verbrennen lassen. Das ist tatsächlich so, das ist das entscheidende Argument dafür. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass wenn du eben, wie auch hier schon zu Recht bemerkt wurde, wenn du zum Beispiel als Märtyrer verbrannt wirst oder wenn du bei einer Bombenexplosion stirbst oder sonst irgendetwas, dass Gott es dann nicht hinbekommt, dir einen geistlichen Leib zu schaffen, weil eben dein irdischer Leib verbrannt ist, das glaube ich nicht. Gott kriegt es am Ende trotzdem hin, wenn du mit ihm gelebt hast, aber das Zeichen, das du setzt, dein Glaube, den du zum Ausdruck bringst, wenn du deinen Körper verbrennen lässt, ist eben eher ein nihilistisches Zeichen, also sprich ein Zeichen eigentlich der Leute, die nicht an das Leben nach dem Tod wirklich glauben, weil für sie ist natürlich der irdische Leib halt nicht mehr von Bedeutung in dem Moment, wo er gestorben ist. Gott aber achtet unseren Leib so kostbar, dass wir eines Tages im Himmel tatsächlich Geist, Seele und Körper sein werden. Ja. Also das ist das, was ich hier an dem Punkt glaube. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wenn jemand sich verbrennen lässt, dass er dann am Ende nicht dabei ist bei der Entrückung. Das glaube ich nicht, sondern das hängt von anderen Dingen ab, nicht von Verbrennung oder Nichtverbrennung. Aber die Frage ist, welches Signal setzen wir? Ja, und ich meine, meistens ist es ja sowieso so, der Hauptgrund, warum sich Leute verbrennen lassen, sind eigentlich nur zwei, nämlich erstens das Geld und zweitens, dass sie glauben, dann haben ihre Nachfahren weniger zu gießen. Da habe ich neulich einen guten Witz gelesen. Wie war das? Von jemandem, der sich überlegt hat, was er auf seinen Grabstein draufschreibt. Und nach langem Überlegen kam er zu dem Schluss, dass der Spruch auf seinem Grabstein eines Tages heißen wird: Wer erbt, kann auch gießen. Okay, also, so viel dazu. Halleluja, preist den Herrn. Halleluja. Habt ihr spontan jetzt noch eine Frage, die euch vielleicht noch jetzt aufs Herz gekommen ist? Oh, hier habe ich übrigens auch noch eine interessante Sache, was auch immer wieder gefragt wird. Was ist die Sünde zum Tod? Ja, 1. Johannes 5, 16. Was ist die Sünde zum Tod? Die Antwort ist, es ist gleichbedeutend mit dem, was im Hebräerbrief steht, nämlich die Sünde gegen den Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, jede Sünde kann dem Menschen vergeben werden, sogar die Sünde gegen Jesus kann vergeben werden, aber nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Was ist jetzt die Sünde gegen den Heiligen Geist? Auch entscheidende Frage. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist einfach auch nicht einfach nur das, dass jemand mal gesagt hat, ich verfluche den Heiligen Geist oder so irgendetwas, sondern die Sünde gegen den Heiligen Geist ist tatsächlich die, dass wenn Menschen den Heiligen Geist in ihrem Leben erlebt haben, Wunder erlebt haben, die Kraft Gottes erlebt haben, die Herrlichkeit Gottes erlebt haben in ihrem Leben und dann schlussendlich all das, was sie erlebt haben, nicht dafür Gott nicht die Ehre geben, sondern es anstattdessen dem Teufel zuschreiben. Also im Prinzip sagen, das ist alles der Teufel, was ich da erlebt habe. Dann geht das in Richtung Sünde des Heiligen Geistes. Das heißt, um das auch ganz klar zu sagen, wenn du dir Sorgen machst, dass du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben könntest, dann kann ich dich beruhigen, dann hast du sie mit Sicherheit nicht begangen. Weil die, die sie begangen haben, können sich keine Sorgen mehr darum machen, ob sie sie begangen haben, sonst hätten sie sie nicht begangen. Ja. Also die Sünde gegen den Heiligen Geist ist eine so massive Verhärtung des Herzens, dass tatsächlich jemand so massiv dauerhaft gegen das geht, was er selber in Gott erlebt hat, was zu so einer Finsternis letztendlich führt, dass es irgendwann mal kein Zurück mehr gibt. Aber solange sich jemand noch Sorgen macht, ob er diese Sünde begangen hat oder vielleicht begehen könnte oder was auch immer, hat er sie definitiv nicht begangen. Also kann ich dich schon mal beruhigen. Also insgesamt kann man sagen, es gibt sehr viel weniger Leute, als manche denken, die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben. Definitiv, ja. Halleluja. Preis den Herrn. Und trotzdem ist es eine reale Möglichkeit, als Jesus sagt es. Und es gibt es. Ich habe mal von Yonggi Cho, habe ich mal gelesen, der hat tatsächlich mal eine Frau, oder dem wurde eine Frau gebracht, die, wo er wirklich gesagt hat, okay, die hatte wirklich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Und es war so, er hat alles versucht, um sie zur Buße zu bringen. Und eigentlich war es auch so, dass sie grundsätzlich das wollte, aber sie konnte nicht mehr. Ja, und es war eine Predigerin gewesen, die massiv Gott erlebt hatte, die Gott massiv bestätigt hatte mit Zeichen und Wundern, die Herrlichkeit Gottes erlebt hatte. Und dann über Jahre hinweg das Wirken Gottes als satanisch und dämonisch verleumdet hatte. Ja. Und da war dann tatsächlich der Punkt, dass am Ende sie nicht mehr Buße tun konnte, obwohl sie es eigentlich wollte und obwohl er es auch versucht hat. Und da ist er zu dem Schluss gekommen, aha, da war wahrscheinlich dann tatsächlich diese Sünde im Spiel. Also, sag mal, danke Jesus, dass du mich bewahrst. Halleluja. Danke Jesus, dass du mich heiß hältst. Für dich, für dein Wirken, für deine Herrlichkeit. Für das, worauf es in dieser Zeit ankommt. Danke, dass du mein Herz heiß hältst. Ich bin heiß und nicht kalt und nicht lau. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Hat noch jemand eine Frage, ein oder zwei Fragen können wir vielleicht noch beantworten, wenn jetzt noch spontan was kommt. Ich glaube, das, was jetzt so reinkam, habe ich im Wesentlichen beantwortet. Aber wenn jemand noch eine Frage hat, ja. Meine Frau hat noch eine Frage. Halleluja. Okay, kam dir. Mhm. Pass mal auf, nimm mal ein Mikrofon, damit die am Livestream das auch hören können. Das heißt, wir herrschen am Ende in alle Ewigkeit. Wir herrschen im himmlischen Jerusalem. Ja. Ich frage mich, worüber herrschen wir? Den Feind gibt es nicht mehr. Die anderen Christen werden wir auch nicht beherrschen. Worüber herrschen wir? Über die Erde. Würde über ich sagen. Die Erde noch. Über die Erde. Aber die ist ja aufgelöst. Die ist neu. Die ist neu. Über die neue Erde. Über den neuen Himmel und die neue Erde. Das heißt, über alles, was einfach in diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde lebt. Und Herrschaft ist ja auch nicht unbedingt negativ im Sinne von beherrschen. Das heißt, in diesem himmlischen Jerusalem wird es auch ja immer noch eine Ordnung geben. Mhm. Also auch unter den Menschen, die da sind, wird es noch eine Ordnung geben. Und da sind wir einfach Teil dieser herrschaftlichen Ordnung Gottes. Ja. So würde ich sagen. Also wir herrschen über natürlich, wie es am Anfang bestimmt war, über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und so weiter. Die werden dann vielleicht ein bisschen anders aussehen. Die werden dann alle irgendwie vor Herrlichkeit strahlen und so weiter. Und die werden einfach nicht ganz so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Aber sie werden immer noch, man wird sie schon noch erkennen, genauso wie man uns ja auch noch erkennen wird. Ne? Und außerdem eben, also wir herrschen über alles Geschaffene, wir herrschen über die Welt und eben es wird eine Herrschaftsordnung Gottes geben, weil Gott ohne Herrschaft ist gar nicht denkbar. Ja, es ist das Wesen Gottes zu herrschen, das mögen auch viele Leute nicht. Ich meine, im Zeitalter von antiautoritärer Erziehung und so weiter will jeder möglichst Herrschaft loswerden, aber in alle Ewigkeit wird es Herrschaft geben, nur wird es eben nicht mehr negativ sein. Es wird nicht um ein Beherrschtwerden gehen. Ja, den Teufel muss man beherrschen. Weil er sonst einfach macht, was er will und weil er dir sonst Probleme macht. Aber Söhne Gottes, die verherrlicht sind, die Jesus in sich haben, muss man nicht beherrschen, sondern mit denen gemeinsam herrscht man gemäß der Ordnung Gottes. Und das soll ja auch jetzt schon in der Gemeinde sich widerspiegeln. Ich meine, die Gemeinde soll ja die Grundfeste und der Pfeiler der Wahrheit sein. Das heißt, die Gemeinde soll eigentlich die Herrschaft Gottes hier auf dieser Welt zum Ausdruck bringen. Und deswegen gibt es ja auch in der Gemeinde eine Ordnung, aber die Ordnung ist ja nicht gesetzt. Zum Beispiel Pastoren oder Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer sind ja nicht gesetzt, um die anderen Christen zu beherrschen. Ja? Aber sie sind trotzdem gesetzt, um zu herrschen im Geist und um eine Position einzunehmen. Und es gibt eine Ordnung und das ist einfach der Charakter Gottes. Ja? Aber es geht eben nicht um Herrschaft im negativen Sinn. Ne? Und das ist eben bei uns, gerade in der westlichen Welt, seit den 1968ern, ist alles, was mit Autorität und Herrschaft hat immer tendenziell einen verdächtigen und, ich sage mal, kritischen Klang, den man am liebsten gar nicht hören will. Aber da haben wir dann ein Problem mit Gott, weil er wird immer ein Gott auch der Autorität und der Herrschaft sein. Nicht im Sinne von furchteinflößend, aber im Sinne von würdig und klar und geordnet. Genau, eben, weil es den Teufel nicht mehr gibt, genau, so ist richtig gesagt, weil es den Teufel ja nicht mehr gibt im himmlischen Jerusalem, müssen die herrschen, nichts mehr verteidigen. Ja? Sie müssen auch nichts mehr einnehmen, sondern es ist alles vollbracht, es passiert alles. Ja? Sie können einfach leben und genießen. Halleluja. Da hinten war noch eine Frage. Gebt ihr einfach mal ein Mikro nach hinten. Wer ist zuständig? Du? Genau. Oder du kannst auch nach vorne kommen. Ja, genau, dann sehen dich die Leute. Ja, genau, komm hier nach vorne. Genau, ist besser. Ja. Gibt es denn auch sowas wie eine Hierarchie unter den Herrschenden? Ja, das glaube ich schon, definitiv. Weil eben, es gibt eine Ordnung. Woran orientiert die sich? Die wird sich, glaube ich, orientieren genau an dem Richterstuhl Christi, was da rauskommt. Ne? Das heißt, wir haben ja gesehen, es gibt die einen, die werden, der Richterstuhl, oder ihr erinnert euch, der Richterstuhl Christi ist ja das Preisgericht Gottes auch, Belohnungspreisgericht und Reinigungsgericht. Ja. Und dieser Richterstuhl Christi wird zum Vorschein bringen, was man jetzt noch nicht vollkommen sehen kann und was auch keiner wirklich 100% im Endeffekt von außen beurteilen kann, wird nachher sichtbar werden, wer in seinem Leben Gold, Silber und Edelsteine im übertragenen Sinn hervorgebracht hat und wer Holz, Heu und Stroh durch das, was er getan hat. Ja. Und entsprechend glaube ich auch, dass die Positionen vergeben werden nachher im himmlischen Jerusalem. Ja, es hängt damit zusammen, was letztendlich auch durch das Leben hervorgekommen ist. Es wird schon eine Positionierung geben, es wird eben eine Belohnung geben. Ja, und das hängt damit zusammen, ja, eben was dabei rauskommt. Ja. Okay, Andreas? Mit der Auferstehung der Toten ist es mir nicht so ganz klar oder immer noch so ein bisschen schwammig. Es gibt ja viele Berichte oder Zeugnisse von Christen, die entrückt wurden oder wieder zurückkamen und dann ihre Toten... Also gestorben sind, meinst du? Ja, oder auch nur so Nahtoderfahrung okay. oder Visionen mhm. hatten mhm. und dann auch ihre Angehörigen gesehen haben. Und ja. In der Bibel wird ja auch an der Stelle gesprochen dann von einer Auferstehung der Toten, die eigentlich in der Zukunft liegt, dann wo alle Toten auferstehen. Genau. Ja, wie ist es, wenn ich jetzt morgen sterbe, bin ich dann jetzt im Himmel oder warte ich dann, bis ich dann dorthin komme oder wie? Ja, genau. Also ich habe es immer wieder zwischendurch angedeutet, aber um es nochmal ganz klar zu sagen, im Endeffekt ist es so, in dem Moment, wo jemand jetzt stirbt, in Jesus geht sein Geist in das, was jetzt der Himmel ist, nämlich den Ort, wo Jesus jetzt ist. Aber das ist nicht derselbe Ort wie am Ende des himmlischen Jerusalem. Das heißt ja, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das heißt, das Ende wird nochmal völlig neu sein. Ja? Und da wird dann Erde und Himmel ja auch eins sein. Ja? Also es wird ja am Ende nicht mehr so sein, ja, wir sind jetzt im Himmel. Nein, wir sind im Himmel und gleichzeitig auf der Erde. Ja? Ja, das himmlische Jerusalem ist ja sozusagen das Abbild des irdischen Jerusalem auch jetzt. Ja? Das hatte ich auch mal zwischendurch erwähnt. Da ist ja diese Verbindung. Das heißt, es wird schon auch noch irgendwo die Erde in irgendeiner Form geben. Nicht mehr so wie jetzt. Wie gesagt, die ist aufgelöst. Aber es wird immer noch Erde sein und es wird immer noch Himmel sein. Und das wird aber eine Einheit sein und es wird neu sein. Und der Ort, an dem wir hinkommen, wenn wir jetzt sterben, ist noch nicht der gleiche Ort. Wir sind da noch nicht am Ende unserer Bestimmung angekommen, am Ende unserer Reise. Aber wir sind auch nicht in irgendeinem Schattenreich, wo wir irgendwie warten, dann irgendwie so, ob das am Ende dann noch gut ausgeht oder so. Wir sind auch nicht im Fegefeuer oder so, sondern wir sind dann tatsächlich bei Jesus. Ne? Und wir werden, bevor wir aber eben bei Jesus sind, wenn wir jetzt sterben, werden wir durch den Richterstuhl Christi gehen. Das heißt, für die, die jetzt sterben, passiert der Richterstuhl Christi sofort, wenn sie sterben. Ja? Das ist der Unterschied. Der Richterstuhl Christi, das hatte ich auch gesagt, kommt vor dem Weltgericht für die Ungläubigen. Ja? Das Weltgericht für die Ungläubigen kommt erst ganz am Ende, wenn eben die zweite Auferstehung passiert, wenn alle auferstehen. Ja, dann kommt das Weltgericht. Aber für uns, wir werden gereinigt, es wird offenbar, was wir an Frucht gebracht haben, und dann werden wir sofort im Geist bei Jesus sein. Ja. Und erst ganz am Ende werden dann alle anderen auferstehen und werden dann noch ins Gericht kommen. Und dann wird es am Ende den neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und die, die jetzt sterben und mit Jesus sein werden, werden dann natürlich auch im neuen Himmel und der neuen Erde dabei sein, also im himmlischen Jerusalem. Okay, gut. Ja, ist gut, dass man manche Sachen noch mal ein bisschen klarstellen kann. Halleluja. Also ich denke mal, das nächste Mal, ich werde noch eine Stunde machen, auch zum Thema Konsequenzen gesunder Eschatologie. Da habe ich euch heute jetzt nur zwei Punkte gegeben. Da gibt es noch ein paar andere Punkte auch für unser Leben jetzt. Wir werden es also noch mal ein bisschen detaillierter auch auf unser Leben jetzt noch mal beziehen in einer weiteren Stunde zu dem Thema. Und dann, denke ich, können wir das Ganze auch abschließen. Aber letztendlich ist es nie abgeschlossen, weil all das, was ich euch gelehrt habe in den letzten Wochen, all das hat seine Relevanz schon jetzt und hier. Amen. All das ist ständig für uns präsent. Weißt du, der Antichrist, nicht als Person, aber als Geist, ist ständig präsent. Der falsche Prophet, nicht als Person, aber als Geist, ist ständig präsent. Die Herrlichkeit Gottes, das himmlische Jerusalem, die Herrschaft der Heiligen ist auch ständig präsent. Amen. Christus ist ständig präsent. Ja, der Himmel ist ständig präsent. All das ist ja ständig präsent. Und wir müssen jetzt einfach nur unseren Platz in der Gegenwart sozusagen in der jetzigen Zeit und gleichzeitig in der Gegenwart dieser geistlichen Realitäten, sowohl der Finsternis als auch des Lichtes, müssen wir jetzt unseren Platz einnehmen, unser Leben leben und den Kampf des Glaubens kämpfen. Amen. Stehen wir auf zusammen, ich bete noch für euch alle, auch für alle am Livestream einfach. Halleluja. Gott hat einen wunderbaren, herrlichen, guten Plan für dein Leben. Und dieser Plan kommt zustande, wenn du immer wieder neu die Entscheidung triffst: Ich lebe heiß und entschieden für Jesus. Ich bin hungrig nach mehr vom Himmel. Ich strecke mich aus nach mehr von seiner Herrlichkeit. Meine Aufgabe hier auf der Erde ist es nicht, den Teufel anzustarren und zu schauen, was er tut, oder darüber zu jammern, was der antichristliche Geist alles in der Welt zustande bringt, sondern meine Aufgabe ist es, so viel wie irgend möglich vom himmlischen Jerusalem, vom tausendjährigen Reich, vom Himmel insgesamt hier auf die Erde zu bringen und hier sichtbar zu machen. Halleluja. Und Vater, für diese Aufgabe geben wir uns jetzt am Ende dieser Stunde ganz neu dir hin. Gib dich einfach mal ihm hin. Sag einfach mal: Heiliger Geist, hier hast du mich. Jesus, ich gehöre dir. Gebrauche mich, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Gebrauche mich, um den Auftrag zu erfüllen. Lass mich den Lauf laufen. Als ein entschiedener, klarer, geisterfüllter Sohn Gottes mit Öl in der Lampe, voll gefüllt im Geist des Glaubens, vorwärtsgehend, in der Liebe bleibend und voller Hoffnung und voller Zuversicht, dass das Beste erst noch kommt. Ich bin bereit, ein Kanal zu sein, ein Portal zu sein für die Herrlichkeit Gottes hier auf der Erde. Und es wird von Tag zu Tag stärker in meinem Leben und durch mein Leben. Und die Früchte kommen hervor, von Tag zu Tag mehr. Und alle Ehre dafür gebe ich dir, Jesus, und dir, Vater, und dir, Heiliger Geist. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Preis den Herrn. Seid ihr happy? Das ist wichtig. Weißt du, das Ergebnis sollte sein: eine große Freude gepaart mit einer großen Entschiedenheit und mit einer großen Klarheit. Halleluja.